Hallo und willkommen zu Sunny's Goodbye Podcast, der Podcast, der Persönlichkeitsentwicklung für dich unkompliziert werden lässt, sodass du die beste Version deiner selbst wirst. Mein Name ist Jens oder auch Sunny und in der heutigen Folge möchte ich dir erst einmal näher bringen, was dieser Podcast für dich überhaupt zu bieten hat. Worum geht's in diesem Podcast? Und natürlich will ich auch mich ganz kurz vorstellen, dass du weißt, wer hier eigentlich die ganze Zeit am Reden ist. Und ich möchte beginnen und dir einmal eine Frage stellen. Kennst du dieses Gefühl, wenn irgendwie alles schwer und unerreichbar scheint? Wenn dich alles überkommt, aber jetzt nicht im positiven, sondern im negativen Sinne und du nicht mehr weißt, wo dir der Kopf steht? Hättest du nicht auch lieber, wenn es einfach einfacher wäre? Wenn Dinge unkomplizierter wären? Wenn du einfach instinktiv einen klaren Blick auf die Dinge hättest und direkt wüsstest, okay, daran liegt's, das ist der Grund, es sind die Geschehnisse, so schaut's aus und so kann ich daraus wieder entkommen und so kann ich quasi diesen Turn machen, dass mich dieses Gefühl nicht mehr übermannt. Denn genau darum geht's in diesem Podcast. Dieser Podcast ist einzig und allein dafür da, das Leben einfacher zu machen und zwar Persönlichkeitsentwicklung, Themen aus der Persönlichkeitsentwicklung einfach rüberzubringen und unkompliziert darzustellen, sodass man direkt praktisch sagen kann, okay, wow, so kann ich das anwenden, so kann ich das wirklich für meinen Alltag gebrauchen. Denn meistens ist es ja auch wirklich so, wenn man sich das Leben als ein riesengroßes Puzzleteil vorstellt, ein Puzzle, und das 100.000 Puzzleteile hat und du bist jetzt gerade bei der Situation links unten in der Ecke und findest aber auf einmal irgendwas, ein Puzzleteil, was rechts oben hinkommt. Damit kannst du gerade gar nichts anfangen und dabei bräuchtest du doch einfach nur so ein paar Puzzleteile links unten in der Ecke, um das Bild zu vervollständigen, um quasi einen groben Überblick zu bekommen, was das für ein Bild wird. Und ja, diese Puzzleteile wollen wir hier mit diesem Podcast an die Hand geben, sodass man sagen kann, okay, wow, ich kann jetzt einen viel gröberen oder größeren Überblick über Zusammenhänge erkennen und erkennen auch, warum was geschieht, warum sind manche Menschen so, warum sind manche Beziehungen schwieriger als andere, warum sind die leichter, warum reagiere ich so in manchen Situationen, einfach um es einfach zu machen, wirklich um es einfach zu machen. Natürlich wird es auch ab und zu Offroad-Themen geben, damit wir auch hier ein bisschen Abwechslung drin haben und wir werden natürlich auch Gäste hier haben zu verschiedensten Themen und ich bin schon die letzten Wochen und Monate extrem viel am Networken und am Connecten und ich habe schon so viele unglaublich gute Ideen und ich freue mich einfach jetzt schon darauf, diese Gäste mit dir hier in diesem Podcast ja zu interviewen und anzuhören und deren Weisheiten zu lauschen. Und ich bin unendlich dankbar, dass du dir diesen Podcast jetzt hier anhörst und das hat auch für mich einen ganz, ganz bestimmten Grund, doch da gehe ich später nochmal drauf ein. Dieser Podcast, der wird wirklich, wenn man diese Themen im Gesamten betrachtet, dann wirst du viel fokussierter im Alltag sein. Du kannst dich viel besser auf manche Dinge konzentrieren und fokussierter an vieles rangehen. Du wirst mehr Struktur in deinem Alltag haben und in den Projekten, die du hast. Du wirst merken, okay, meine Beziehungen zu anderen Menschen, die werden harmonischer. Irgendwie ist alles viel angenehmer so in manchen Kreisen, wo es vorher immer so ein bisschen mit angespanntem Nacken, sage ich jetzt mal so, in deren Gegenwart war. Das ist auf einmal viel entspannter. Und du wirst auch merken, dass dieser Podcast wirklich extremst locker gehalten ist. Ich rede immer sehr strikt, sehr gerade raus. Das mag nicht jeder. Und ich rede auch teilweise mit sehr harten Worten. Auch ab und zu Worten, die man eigentlich nicht öffentlich sagen sollte. Aber die rutschen mir ab und zu raus. Aber ich denke, du wirst damit klarkommen, wenn du den Inhalt trotzdem gut findest. Denn das ist nun mal so, wie ich spreche. Und ich finde das auch sehr authentisch. Ganz kurz zu mir, was ich mache. Ich bin Unternehmer. Ich habe ein eigenes Personal Trainingsstudio seit knapp 3,5 Jahren. Ich bin Networker und da möchte ich jetzt gerade noch vorweg sagen, hier dieser Podcast, der wird komplett neutral gehalten. Da wird nichts über irgendein Network, irgendein Unternehmen erzählt. Ab und zu gibt es Network-Anekdoten, weil ich finde, da kann man sehr viel rausziehen, aber ansonsten wird da nichts von passieren. Dazu kommt, ich bin seit knapp 12 Jahren jetzt in der Persönlichkeitsentwicklung unterwegs, immer mich am Fortbilden, am Lesen, Gespräche am Führen, am Reflektieren ohne Ende, einfach um alles zu verstehen und eben um diese Erkenntnisse zu bekommen für mich, wie Dinge eben einfach passieren können. Dazu bin ich seit Ende 2016 der Personal Trainer von Tobias Beck. Falls du Tobias Beck kennst, ja, unglaublich geiler Typ, falls du ihn noch nicht kennst, unbedingt auf YouTube seine Videos anschauen oder auch seinen Bewohnerfrei-Podcast abonnieren. unglaublich guter Content. Da kann man so viel rausziehen, das kann ich jedem nur empfehlen. Und darüber hinaus bin ich eben seit Ende 2016, wo ich jetzt mit Tobi zusammenarbeite, auch wieder dabei, meine Trainer- und Speaker-Fähigkeiten auszubauen, weil, ach, das erzähle ich gleich, wenn ich meine Geschichte erzähle. Und ich habe ja eben erzählt, dass ich wirklich super, super dankbar bin, dass du dir diesen Podcast anhörst. Und dazu möchte ich dir eine Geschichte erzählen, damit du einfach verstehst, was diese Vision hinter diesem Podcast ist, die ich dir gleich noch erzähle. Denn ja, das hat alles meine Geschichte eben. Meine Geschichte ist die Vision dieses Podcasts und warum das hier so ist. Und zwar, ich bin im südlichen Hessen geboren. Dort in Wiesbaden, Rüdesheim habe ich gewohnt und bis zur ersten bzw. bis zur zweiten Klasse habe ich auch da unten gelebt. Zur zweiten Klasse bin ich dann hoch in den schönen Westerwald gezogen, beziehungsweise meine Eltern sind hingezogen und ich musste dementsprechend einfach mit. Und das war schon eine ganz krasse Umstellung, wenn man sich überlegt von einer Stadt wie Wiesbaden in ein 1000 Einwohnerdorf. Das ist ist ein bisschen was anderes. Dort habe ich dann jetzt einfach im Prinzip in den letzten 21, 22 Jahren mein Leben aufgebaut. Und ich muss sagen, wir hatten, als ich dann hier ein paar Jahre gewohnt habe, haben wir hier in diesem kleinen Ort ein ziemlich großes Haus gebaut. Und dieses Haus, ich hab's nochmal nachgezählt, dieses Haus hatte 22 Zimmer. Also das war echt verdammt groß. Und in diesem Haus hatten wir auch sogar so ein hausinternes Telefon, dass man nicht immer durchs gesamte Haus rennen muss, wenn man irgendwas wollte von irgendjemandem, sondern konnte man unten vom Keller oben in den dritten Stock in dessen das bestimmte Zimmer telefonieren und ja, das war ziemlich cool. Und solange ich mich erinnern kann, war mein Vater schon immer Unternehmer. Der war schon immer viel am Arbeiten, immer Unternehmer, immer mit Angestellten. Und wie man sich das so vorstellen kann, auf der einen Seite der Vater, der wirklich sehr, sehr viel am Arbeiten ist, und auf der anderen Seite die Mutter, die wirklich immer sehr engagiert versucht hat, das Haus sauber zu halten, alles in Schuss, in Ordnung zu halten. Da war, vielleicht kannst du es dir schon denken, aber da war halt recht wenig private Zeit. Das kann man nicht anders sagen. Mein Bruder und ich, wir waren wirklich sehr verwöhnt, wir haben alles bekommen. Das war natürlich echt schön als Kind. Allerdings war dann die Kehrseite der Medaille dadurch, dass mein Vater und meine Mutter recht wenig Zeit hatten, kam es dann dazu, dass immer mehr Streitereien kamen zwischen denen. Und vielleicht kennst du das auch aus deinem eigenen Leben oder aus irgendeiner Geschichte in deinem Bekannten- und Freundeskreis. Das ist nicht wirklich schön, wenn sich Eltern streiten und Kinder das auch mitbekommen, das, was zwangsläufig immer so passiert. Und das war ja auch niemals böse gemeint von denen, aber es war halt einfach so, es ist passiert. Und das hat angefangen, so als ich 12 war ungefähr. Und bis ich 14 war, ging das halt 2 Jahre wirklich sehr, sehr intensiv so. Mit 14 haben sie sich dann scheiden lassen. Und das war natürlich erstmal so ein absoluter Zusammenbruch, ne? Als Kind, dann leidest du natürlich auch erstmal voll drunter und denkst dir so, boah, das ist eigentlich das, was man immer im Fernsehen gesehen hat, das, was wirklich niemals passieren sollte. Und jetzt erlebt man das selbst, das ist echt verdammt scheiße. Doch hat sich dann rausgestellt, dass es eigentlich wirklich gut war, weil danach haben sie angefangen, haben sich wieder vertragen, haben wir miteinander gesprochen und das war auch dann viel, viel entspannter. Und ja, ich dachte dann auch, okay, cool, das nimmt alles wieder seinen Weg, zwar nicht mehr zusammen, aber die vertragen sich wieder und das ist echt eine schöne Sache, weil dann kann man auch zusammen wieder in einem Raum sein, ohne dass man die ganze Zeit, wie eben schon erwähnt, so einen angespannten Nacken hat, weil die Atmosphäre so angespannt ist, sondern es ist einfach viel entspannter und unkomplizierter. Doch dann, als ich 16 war, ist ein ziemlich krasser Schicksalsschlag passiert. Denn als ich 16 war, ist meine Mutter verstorben. Ziemlich plötzlich. Und das, ja, ist natürlich für einen 16-Jährigen nicht unbedingt wirklich cool. Das kannst du dir wahrscheinlich vorstellen. Und durch diesen Vorfall habe ich dann für mich persönlich 2 Entscheidungen getroffen. Erstens, dass ich ja nicht mein Leben lang meine Lebenszeit gegen Geld tausche, sondern dass ich immer einen Weg suchen werde, wie ich ja frei und unabhängig sein kann. Und wenn ich diesen Weg gefunden habe, werde ich es mit so vielen Menschen wie möglich teilen. Das ist mit ein Grund, warum ich Networker geworden bin. Darin habe ich meinen Weg gefunden. Und die zweite Entscheidung, die ich getroffen habe, ist, ich werde ab jetzt alles viel, viel, viel, viel bewusster wahrnehmen. Und nicht nur diese Dinge bewusster wahrnehmen, sondern auch mehr Qualität in diese einzelnen Tage hinzutun, denn ja, das bringt einem meines Erachtens halt nichts. Und das habe ich damals schon erkannt mit 16, dass wenn man jeden Tag einfach nur so in seinem Trott lebt und das hat nicht wirklich viel von Qualität. Man kann zwar bewusst wahrnehmen, aber das hat dann keine Qualität, wenn man immer dasselbe macht und immer versucht, oder was heißt nicht immer versucht, wenn man wirklich immer vom einen in den nächsten Konflikt kommt. Das ist dann keine Qualität. Und somit habe ich halt einfach angefangen, mich mit Persönlichkeitsentwicklung auseinanderzusetzen. Schon mit 16. Damals hat es angefangen mit Körpersprache, so die Klassiker, und das ging dann immer so weiter. Schulisch einfach ganz normal weitergemacht, ein Abitur mit 19, ganz normale Schullaufbahn durchgezogen, ein ziemlich schlechtes Abitur, muss ich sagen. Ich glaube, ich hatte 3,3 oder 3,4, weiß ich gar nicht mehr. Schule war halt nie wirklich meins. Ich habe mich immer sehr gegen dieses System gesträubt, weil ich wusste einfach immer, okay, das, was ich hier beigebracht bekomme, das brauche ich später niemals in meinem Leben. Und so war es auch, ne? Also, oder zumindest bis jetzt. Und ich glaube auch nicht, dass da noch viel kommen wird, wo ich sage, Mensch, war das wichtig, dass ich damals in Bio gelernt habe, wie die Mitochondrien funktionieren oder wie, keine Ahnung, wie in Physik die in die Formel funktioniert. Ja, ich glaube nicht, dass ich es noch verwende, aber ich will mich auch mal nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Und nach meinem Abi Zivi gemacht. Ich war einer der letzten Generationen, die noch Zivi machen mussten. Und während dem Zivildienst habe ich angefangen, eine Ausbildung zum Trainer für Persönlichkeitsentwicklung für Kinder und für Jugendliche und Azubis zu werden. Und das war auch richtig, richtig geil. War eine sehr teure Ausbildung, hat mein Vater mir sehr viel beigeholfen. Und ich habe mir gedacht so, boah, cool, du wirst Trainer für Persönlichkeitsentwicklung. Das war ja das, was du machen wolltest. Allerdings, ja, ging das sehr in die Hose. Ich musste nach ein paar Monaten, nachdem ich die Ausbildung fertig hatte, die wirklich sehr lange und wie gesagt sehr kostenspielig war, musste ich diese ganze Geschichte erst einmal an den Nagel hängen, weil ich muss ganz einfach sagen, ich hatte das schlechteste Marketing auf Gottes Erden. Das war, oh Gott, ich war so miserabel in der Hinsicht, das hättest du sehen müssen. Und nach dieser Zivi-Geschichte bin ich erstmal, weil ich unbedingt Geld verdienen wollte. Ich wollte nicht noch mehr lernen, nicht noch irgendwas studieren. Ich wollte einfach mal Geld verdienen. Ich wollte ins Leben raus. Und dann bin ich erstmal 9 Monate lang jobben gewesen bei der Müllabfuhr. Ja, bei der Müllabfuhr. Was übrigens ein sehr, sehr geiler Job ist. Der macht echt Spaß. Hätte ich niemals gedacht. Und kann ich jedem nur empfehlen. Ist total geil. Gleichzeitig war ich 6 Jahre lang noch Barkeeper und ich wollte halt immer nur Geld verdienen. Ich wollte einfach, ja, Geld, ich habe damals schon gemerkt, Geld ermöglicht super viel und dementsprechend habe ich einfach viel gearbeitet. Habe dann aber nach meinen 9 Monaten bei der Müllabfuhr erstmal angefangen, habe eine Ausbildung gemacht, während der Ausbildung auch weiter als Barkeeper gearbeitet natürlich und ja, habe dann eine Ausbildung zum Sport- und Fitnesskaufmann gemacht. Und da möchte ich noch eine ganz kurze Geschichte zu erzählen. Mir war es damals vollkommen egal, was ich mache. Mein Vater hatte mir gesagt, das war vielleicht so ein bisschen, ja, von meinem Vater bedingt, der hat gesagt, Jens, du musst jetzt mal einfach irgendwas machen. Ja, du musst mal irgendwas, dass du irgendwas in der Tasche hast. Dann habe ich gesagt, okay, komm, was machst du denn? Ist mir egal. Hab einfach hier in diesem Online-Portal geguckt. Bei mir in der Region gab's in 2 Hotels Ausbildung zum Hotelfachmann. Da habe ich gesagt, ja, hier gut, komm, mach's doch einfach, mir doch egal. Weil ich wusste einfach schon immer, ich werde das niemals für ewig machen. Das ist jetzt nur, damit, ich quasi keinen Vater im Nacken habe, der mir dann sagt, okay, ja, wie das Eltern so machen, sondern mir einfach mal sagen kann, okay, alles klar, dann hast du wenigstens was. Ich mich in beiden Hotels beworben, beide hätten mich auch angenommen und das eine Hotel, das ist so cool und da sieht man wieder, wie krass manche Wege einfach einleiten. Ich habe die Bewerbung hingeschickt zum Hotelfachmann und der ruft mich zurück und das war ein Sporthotel und sagt, hier, ich habe deine Bewerbung bekommen und dein Profil gelesen, ich habe eine bessere Ausbildung, denke ich mal, für dich. Hast du nicht Lust, Sport- und Fitnesskaufmann zu machen? Und am Telefon kurz überlegt, so, ich mag Sport. Ja, alles klar, mache ich. Am Telefon zugesagt, ich wusste gar nicht, was der Job so hat. Ich wusste aber, okay, es macht mir wahrscheinlich mehr Spaß als Hotelfachmann. Hab dann eine Ausbildung gemacht, hab in der Ausbildung mehrmals den Betrieb gewechselt, muss ich sagen, weil, ja, ich kann es nicht lang irgendwo aushalten, wo mir gewisse Sachen wieder sagen. Ja, da bin ich zu freigeistig für. Und bin dann irgendwann in ein Personal-Trainingsstudio gekommen. Und ja, hab dann echt gemerkt, dort hab ich schon ein bisschen gearbeitet, so 3-4 Jahre, und hab dann irgendwann gemerkt, boah, du bist so verdammt gut in dem, was du machst. Du bist richtig gut, machst es selbst. Du wolltest immer frei, selbstständig und unabhängig sein. Meine Herren, was ein Zungenbrecher. Und hab mir einen Kredit weit über 50.000 Euro geholt, hab einen alten Schleckermarkt komplett umgebaut zum Personal-Trainingsstudio und bin dementsprechend, seitdem ich 24 bin, selbstständig. Hab dann mittlerweile noch Angestellte Und ja, das ist halt jetzt das, was ich momentan mache. Gleichzeitig neben meinem Studio habe ich noch angefangen mit Network Marketing. Ja, einfach um noch nebenher was zu verdienen. Und Ende 2016 oder Mitte 2016 habe ich mir gedacht so, boah, Jens, du hattest doch mal diesen Traum. Du wolltest doch mal mit der Persönlichkeitsentwicklung was machen. Was ist denn los? Warum machst du das denn nicht mehr? Und wie es der Zufall wieder mal so will, wie damals vorher bei dem Hotel und dem Sport-Fitness-Kaufmann, jetzt hier auch diese Geschichte. Ich habe mir die Frage gestellt und habe einfach gesagt, boah, nee, du musst das nochmal aufnehmen, ja. Und wie es der Zufall so wollte, bin ich dann in YouTube auf Videos von Tobias Beck gestoßen und habe mir gedacht so, boah, klasse Typ, richtig, richtig geiler Typ, mit dem musst du zusammenarbeiten. Und hab's dann auch geschafft. 3 Wochen später war ich sein Personal Trainer. Super geil. Und damit habe ich auch jetzt wieder angefangen, durch Tobi, durch sein Coaching angefangen, mein Coaching zu verbessern. Und ja, jetzt heute 2018, 12 Jahre, nachdem ich damals mit 16 die beiden Entscheidungen getroffen habe, nicht Zeit gegen Geld zu tauschen und alles bewusster wahrzunehmen und mehr Qualität ins Leben zu bringen, habe ich jetzt hier diesen Podcast, in Facebook habe ich eine Seite, wo ich immer Videos hochlade, in Instagram und Snapchat gibt's ganz viele Daily Input, ja, also täglich positive Vibes, du kannst mir überall gerne folgen. Und da kommen wir auch zu meiner Vision. Die Vision für diesen Podcast und mit diesem Podcast, die lautet Spread Good Vibes. Also ich beantrage hier nicht irgendwie die Wahrheit mit Löffeln gefressen zu haben, es ist nur meine Wahrheit und du kannst dir daraus ziehen, was immer du magst und was immer auch dir zusagt. Mein Ziel ist es einfach nur, dass du Good Vibes verbreitest. Entweder, wenn du mit anderen, mit Freunden über diese Themen sprichst, die hier in diesem Podcast besprochen werden oder die thematisiert werden, oder wenn du einfach diesen Podcast weiterempfiehlst. Denn überleg einmal, wenn du hier mit irgendeinem Thema, was dir gefällt, was dir zusagt, wo du sagst so, boah, okay, da habe ich einen kleinen Aha-Effekt. Wenn du mit Freunden über dieses Thema sprichst und anderen Freunden quasi damit hilfst und gute Vibes verbreitest und Positivität und eine gute Laune verbreitest und diese tun sie dann gleich, was dann einfach nach so ein paar Wochen, was nach ein paar Monaten da für eine Masse an Menschen entstehen kann, die einfach alle viel positiver sind und die sich gegenseitig helfen und unterstützen und ja, wo überall das Leben einfacher wird, was durch diese Kette des positiven Weitertragens, was da einfach in so vielen Leben entstehen kann. Und das ist meine Vision. Es kostet nichts, du redest ja eh mit Menschen und wir haben sowieso ja immer so intuitiv dieses Bedürfnis, unseren Freunden, Bekannten und wem auch immer zu helfen. Das liegt einfach in unserer Natur. Und mit diesem Podcast möchte ich einfach eine Grundfläche bieten, von der aus man diese positiven Vibes einfach nehmen kann und raustragen kann. Ob das jetzt deine eigenen Worte sind oder ob du diesen Podcast weiterempfiehlst, das liegt natürlich komplett bei dir und das ist ja vollkommen okay. Aber das ist eben meine Vision, dass wir quasi eine riesengroße positive Bewegung hier mit diesem Podcast auf die Beine stellen können, welches wirklich tausende Leben verbessern, vereinfachen und unkomplizierter werden lässt. Ja, das ist einfach meine Vision. Das will ich unbedingt machen und das ist einfach. Es ist einfach und unkompliziert, wenn man die passenden Puzzlestücke hat, um die verschiedenen Teile zusammenzusetzen, dass jeder einfach es schafft, okay, so ein großes Gesamtbild zu erkennen. Das war die erste Folge. Das war, ja, was sich in diesem Podcast erwartet, wer ich bin und was die große Vision dieses Podcasts ist. Ich hoffe, die Folge hat dir schon gefallen und ich hoffe auch, dir gefällt die Vision und dass du sagst, okay, wow, das klingt echt super. Ich bin mal gespannt auf die nächsten Folgen. Ich habe mir vorgenommen, ich will immer montags eine Folge hochladen, weil was gibt's Geileres, als die Woche mit irgendwie positiven Vibes zu starten, dass die einen die ganze Woche begleiten und tragen können. Das finde ich persönlich unglaublich geil. Und wie gesagt, wenn du magst, kannst du mich super, super gerne auch auf Instagram, auf Facebook oder mir auf Snapchat folgen. Überall habe ich den Namen Sunny's Good Vibes, aber ich stelle das alles nochmal natürlich hier unten in die Shownotes rein. Und ja, dementsprechend, spread good vibes, have a nice day und wir hören uns zur nächsten Folge. Mach's gut, ciao, ciao.